3, 3. Ich habe heute keine Sahnetorte. Am liebsten möchten wir einen Kuchen essen. Äpfel und Kartoffeln sind Lebensmittel. Eier esse ich lieber, aber Eier sind teuer.